Und in dieser Zeit, lieber Herr Klocke, entwickelten Sie die Figur des zerstreuten Professors. Wie kamen Sie eigentlich auf diese fantastische Idee? Mit Halbsätzen, mit Redegewohnheiten, die nicht zusammenpassen. Wenn ich Sie höre, muss ich immer schmunzeln. Also ich kann gar nicht anders. Mein Gesicht verändert sich sofort, wenn Sie anfangen zu sprechen. Aber was mich interessiert, haben Sie diese Figur allein entwickelt oder ist da jemand anders drauf gekommen, der Sie beobachtet hat, gesagt, das musst du machen? Oder passten Ihre roten Haare und Ihre Länge zu dem Professor und die Brille? Wie kam das zustande? Das interessiert mich. Ja, das ist einfach. Es ist auch geklaut wieder. Was will man machen als Künstler? Und zwar war das folgendermaßen. Meine Oma ist mit mir häufig in Vorstellungen gegangen. Es gab bei uns im Ruhrgebiet, ich weiß nicht, ob ihr den hier auch noch, ich denke schon, kennt, Jürgen von Manger. Na klar, ja. Der hat halt, da kannte ich die Nummern alle auswendig, und der hat eine Figur gehabt, das hat mir die Witwe Manger mal, die war netterweise in einer meiner Vorstellungen mal, die hat gesagt, mein Gott, Sie denken genau wie mein Mann. Ich sage, wo ist er? Auf jeden Fall, das habe ich natürlich nicht gesagt. Er hatte eine Figur, es gab eine Szene, die hieß die Fahrprüfung. Hört sich alles an wie Karl Valentin, ist aber auch so ein bisschen ähnlich. Da spielt er, da gibt es eine Langspielplatte. Das ist Vinyl. Und da spielt er sowohl den, der geprüft wird, als auch den Prüfer. Und der Prüfer hat auch, da hat er sich auch so einen bürokratischen, also so jemanden, der so ein Gehirn hat vom Wohnungsamt, vorgestellt. Und die müssen natürlich immer so allwissend tun und so weiter. Auf jeden Fall diese Sprache, dann fahren Sie ab, nicht? Dann sagt der zu Prüfende, nein, ja, aber Sie müssen doch jetzt endlich mal abfahren. Und sagt Jürgen von Manger wieder, nein, ich steige aus. Sagt er, was wollen Sie denn jetzt wieder draußen? Ja, ich muss natürlich um den Wagen herumgehen und schauen, ob das Licht auch brennt, was ich angemacht habe. Und so diese Sprache dieses Bürokraten, hat mich einfach fasziniert, weil ich auch so viele Lehrer hatte, die so ähnlich waren. Wo ich immer dachte, ich hätte auch 2 Stunden später kommen können. Das Wesentliche kommt sowieso kurz vor Schluss. Ne? Ist ja auch eigentlich eine schöne Dramaturgie, aber heute würde ich ja sagen, man hat doch so viel selbst zu tun. Und da ich auch sowieso, ich habe dieses komische, wahrscheinlich wollte ich damals auch deswegen Psychologie studieren, ich sehe ja auch schon so ein bisschen, also wenn ich mich jetzt zusammenreißen würde, so als Lehrpersonal oder irgendwie sowas in der Art, so sehe ich ja auch aus. Wer mich aber kennt, weiß, dass ich damit überhaupt nichts zu tun habe. Nur leider, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich, jawohl, ich muss noch neue Heiderhefte kaufen. Und das ist natürlich schon so lebensbestimmt. Also um Ihre Frage nochmal genau zu... Es war eine Mischung aus dieser Figur von Herrn von Manger und eben halt... einem überspitzten Versagen an den Erklärungen, die man, der tut ja immer so, als könnte man alles, müsste man alles nur sprachlich mal einmal zu Ende formulieren, dann könnte man auch alle Probleme lösen. Das kann sein, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich kann mich sehr gut an ihn erinnern, vor allen Dingen, wenn er Opern erklärte, den Inhalt der Opern. Und das so schlicht wie möglich. Das war schon witzig. Dann habe ich ihn mal gesehen, natürlich im Fernsehen, da sagt er, dass ihm die halbe Hose abgebrannt ist und dann wollte er eine halbe Hose einem Obdachlosen schenken, aber der wollte die nicht.